feiern heut die ganze Nacht. Nur mal so, nur mal so. Kommt, wir feiern, bis die Bude kracht. Hey, das wäre doch gelacht. Kommt, wir feiern heut die ganze Nacht. Nur mal so, nur mal so. Kommt, wir feiern, bis die Bude kracht. Hey, das wäre doch gelacht. Kracht. Hey, das wär doch gelacht. Kommt, wir feiern heut die ganze Nacht.